Kundgabe 3797. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.06.1946. Rechter Gottesdienst, Mildtätigkeit und Barmherzigkeit. So ihr mildtätig und barmherzig seid, dienet ihr mir in der offensichtlichsten Weise. Denn ihr bekennet dann eure Zugehörigkeit zu mir, der ich die Liebe selbst bin, so wie ihr Werke der Liebe verrichtet. Die Menschheit ist in großer Not, irdisch und geistig, und ihr sollt jedem beistehen und die Not zu mildern suchen. Ihr sollt geben, wo eure Gaben nötig sind. Ihr sollt trösten und Schmerzen zu lindern suchen. Und ihr sollt durch geistigen Zuspruch ihren Seelen zu Hilfe kommen, die noch mehr leiden als der Körper. Ihr sollt euch ihre Not vor Augen halten und helfen, wo ihr helfen könnt. Und ihr werdet nicht nur die irdische Not verringern, sondern Liebe erwecken und dadurch auch die geistige Not beheben. Denn nur Liebe ist ein wirksames Gegenmittel gegen jegliche geistige und irdische Not. Und nur durch Liebeswirken kann ihr erfolgreich gesteuert werden. Und darum ist das Liebeswirken der einzige mir wohlgefällige Gottesdienst, den ihr jederzeit verrichten könnet, an jedem Tag und an jedem Ort. Wo es Not tut, dass ihr helfend eingreifet, dort bringet eure Liebe zum Ausdruck. Und mein Auge wird wohlgefällig ruhen auf euch, die ihr mir dadurch dienet, die ihr mich ehret durch jegliche Hilfe, die ihr einem der geringsten eurer Brüder zuteil werden lasset. Denn ihr alle seid meine Geschöpfe, ihr alle seid Kinder eines Vaters, und so ihr eure Mitmenschen liebt und ehret ihr auch mich, und ich nehme eure Dienste an, die meinem Willen entsprechen. Und darum befleißigt euch alle des wahren Gottesdienstes. Dienet mir mit Taten, nicht nur mit Worten oder äußeren Gebärden, die nichts dazu beitragen, irdische oder geistige Not zu lindern. Suchet durch Liebeswirken euch meine Nähe, meine Gegenwart zu sichern und wisset, dass ihr dann Kraft erfüllt, vieles zu leisten imstande seid, um irdische und geistige Not zu beheben. Denn dann bin ich es, der durch euch wirket, weil ihr mich durch Liebeswirken zu euch ziehet und ich euch nun sichtlich unterstützen kann. Gelegenheit wird euch immer geboten werden, euch liebend zu betätigen, denn die Not um euch rufet dringend um Hilfe, und so ihr die Notleidenden aufrichtet und ihr ihnen geistig und irdisch beistehet, folget ihr mir nach. Ihr gehet den Weg der Liebe, den ich euch gezeigt habe. Ihr lebet das echte Christentum, ihr befolget meine Liebelehre und ihr werdet auch die Segnungen erfahren, wie ich es euch verheißen habe. Ihr werdet mein Reich erben, das nicht von dieser Welt ist, denn die Liebe erlöset euch von allen Sünden, sie macht euch frei und führt zum Zusammenschluss mit mir, der ich die ewige Liebe selbst bin. Amen.